In der Demokratischen Volksrepublik Korea werden auf die Zucht der Baumsetzlinge große Kräfte konzentriert. Die Funktionäre und Werktätigen des Bezirks Sagang richteten ordentliche Baumschulen ein, setzten sich aktiv für die Erhöhung des Niveaus der Verwissenschaftlichung, Industrialisierung und Intensivierung der Zucht von Baumsetzlingen ein und züchteten rund 35 Millionen Baumsetzlinge mehr als im Vorjahr. In verschiedenen Baumschulen der Republik werden die neu entwickelten Forstmaschinen für die Zucht der Baumsetzlinge eingeführt, mit denen man enorme Arbeitskräfte sparen und die Qualität und Leistung bei der Arbeit steigern kann.